haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Qual der Wahl. Es war wieder einmal ein Herbst der grinsenden Politiker. Überall lachten sie einem entgegen und alle glaubten, wichtig genug zu sein, um gewählt zu werden. Auch die Frau, die in meinem Büro den Duft eines Markenparfums verdunstete, gehörte offenbar zu den Menschen, die alle 4 Jahre auf Stimmenfang gingen. Ich werde bedroht. Man möchte verhindern, dass ich gewählt werde. Das kann ich nicht verstehen. Sie sehen gut aus, riechen angenehm und finden auf Anhieb das Büro des besten Privatdetektivs der Stadt. Meine Stimme haben Sie, egal für wen oder was Sie kandidieren. Sie müssen herausfinden, wer mich bedroht und müssen diese Person an den Pranger stellen. Der Pranger wird erst wieder in 10 Jahren eingeführt, wenn die Prangerpartei eine Mehrheit holt. Bis dahin gibt es für Drohung ein Bußgeld oder eine bedingte Gefängnisstrafe. Und wenn ich ermordet werde? Dann gibt es eine unbedingte Gefängnisstrafe. Warum aber sollte man Sie ermorden? Keine Kandidatin kann derart gefährlich sein, dass man sie gleich aus dem Weg räumen muss. Es geht um die Macht. Nach der Wahl werde ich bestimmen, wie es weitergeht. Ist mir etwas entgangen? Wurde unsere schöne alte altmodische Demokratie durch eine flotte Diktatur ersetzt? Und gibt es da nicht schon genug Holzköpfe, die sich als große Führer sehen? Ich glaube, wir reden von verschiedenen Dingen. Ich kandidiere nicht für den National- oder Ständerat. Nicht? Gibt es vielleicht schon ein Schattenparlament, das unter einem großen Sonnenschirm tagt? Ich kandidiere für den Verein Ohne Englischkenntnisse einkaufen. Kurz, wir gehen posten und nicht shoppen. Ah. Und dazu hat man eigens einen Verein gegründet. Hilft der Sprachunkundigen, sich im Lebensmittelladen zurechtzufinden. Unser Verein wehrt sich dagegen, dass jeder Laden und jeder Coiffeur und jede Beiz einen doofen englischen Namen wählt. So. Wir wollen wieder Läden statt Shops. Wir wollen wieder Geschäfte, die Chrüsimüsi heißen und bereits Brötli statt Sandwich. So, und aus mir machen Sie nach Ihrer Wahl Philip Maloney. Wir prämieren jeden gelungenen Geschäftsnamen mit 5000 Franken. Und woher kommt das viele Geld? Ein anonymer Millionär. Er hat 30 Jahre vergeblich versucht, Englisch zu lernen. Mittlerweile reagiert er allergisch auf alle englischen Wörter und Begriffe. Und er ist derjenige, den Sie an der Spitze des Vereins ablösen möchten? Nein, nein. Er bleibt im Hintergrund. Ablösen möchte ich Katja Gessler. Sie ist unfähig, einen Verein zu führen. Dann hätten wir schon eine Verdächtige. Gibt es neben Ihnen noch andere Kandidaten? Jan Wick. Aber der ist harmlos. Er kandidiert nur, um seinen Vater zu beeindrucken. Der hat nämlich 10-mal für den Gemeinderat kandidiert und wurde nie gewählt. Ach ja, und die Monika Fahrt, die wird ihrem Namen mehr als gerecht. Es muss jemand aus Katja Gesslers Umfeld sein, der mich einzuschüchtern versucht. Sie reichte mir eine dünne Mappe, in der die Namen und Adressen der handelnden Personen aufgelistet waren. Zudem erhielt ich einen Vorschuss, der allerdings bescheiden ausfiel. Um mich mit dem Verein und seinen Zielen besser vertraut zu machen, besuchte ich den heimlichen Millionär im Hintergrund. Standesgemäß fand ich ihn auf einem Golfplatz. Wo man hinsieht, wenn man noch hinsieht. Die Invasion des Englischen ist schlimmer als alle Ausländer zusammen. So, so. Ja, dagegen sollten die Politiker Sturm laufen. Aber was tun sie? Halten sich an Nebensächlichkeiten auf. Wenn ich durch die Straßen gehe, dann möchte ich originelle einheimische Namen für Läden und Geschäfte sehen. Leider ändert sich kaum etwas. Deshalb gehe ich nicht mehr durch die Straßen. Golf spiele ich nur noch hier auf meinem eigenen Platz. Ich habe das Business Deutsch all der Idioten nicht mehr ertragen. Eigentlich ertrage ich die Menschen an sich nicht mehr. Aber was soll ich tun? Hunde und Katzen mag ich noch weniger. Sie könnten sich einen Teddybär kaufen und ihn Plüschtier oder Filzlaus nennen. Mich interessiert der Verein, der in Ihrem Namen große Summen ausgibt, nur damit sich ein Hair-Salon nachher haarsträubend nennt. Ich spende das Geld, um der Nachwelt ein paar schöne Namen zu erhalten. Ah. Es ist unerträglich, von einer Care Company zu lesen. Weshalb kann die sich nicht Kümmerergesellschaft nennen? Weil dann jeder sofort versteht, was für ein Schwachsinn auf Englisch vertuscht wird. Genau so ist es. Wie war gleich Ihr Name? Maloney, ich bin Privatdetektiv. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Für meinen Namen kann ich nichts. Da müssen Sie sich bei meinen Eltern oder bei DRS3 beschweren. Privatdetektive sind mir zuwider. So. Genau wie Journalisten. Diese beiden Berufsgruppen stellen Fragen, die man besser nicht stellen sollte. Beispielsweise, wer in Ihrem Verein darüber wacht, dass die Prämien auch tatsächlich ausbezahlt werden, ha? Ich vertraue diesen jungen Menschen, die sich für unsere Sprache einsetzen. Im Moment scheint ein harter Machtkampf zu toben, wer in Zukunft das Sagen hat. Ich habe darauf bestanden, dass sich die Präsidentin einer Neuwahl stellt. Nur so strengen sich die Menschen an. Wenn es nach mir ginge, müssten sich Politiker zweimal jährlich vom Volk bestätigen lassen. Und jeder Politiker, der englische Wörter anstelle von schönen deutschen Wörtern benutzt, müsste umgehend zurücktreten. Eine Kandidatin für das Präsidium wird von unbekannten Gegnern eingeschüchtert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hm? Ja. Sie befürworten, dass mit harten Bandagen gekämpft wird. Man muss seine Gegner ausschalten, sie fertig machen, eiskalt. Ha. Nur so kann man den Gipfel erklimmen. Ein Waschlappen hätte es nie zu dem gebracht, was ich geschafft habe. Sagen Sie das diesen jungen Menschen. Was sie nicht tötet, macht sie stärker. Vermutlich lagen unter dem Golfplatz und in den Sandbunkern unzählige Skelette jener Widersacher, die Herrn Palders Aufstieg verhindern wollten und kläglich gescheitert waren. Ich besuchte den einzigen männlichen Kandidaten für das Präsidium des seltsamen Vereins. Er arbeitete in einem Malergeschäft. Ich kandidiere nur, weil mich die Katja Gessler darum gebeten hat. Die Frau stellt ihre eigenen Gegenkandidaten auf. Sie findet, dass ich Ausstrahlung habe. Die Frau hat eine gute Menschenkenntnis. Da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht benötigt sie sie nur, damit sich die Gegenstimmen auf mehrere Kandidaten verteilen. Die Katja Gessler ist unbestritten. Sie engagiert sich richtig extrem, spricht Ladenbesitzer an und zu. Das könnte ich nicht. Ich bin eher der schüchterne Typ. Und trotzdem möchten Sie Vereinspräsident werden? Nein, nicht richtig. Das sagte ich doch schon. Ich finde es kühl, was die machen. Kühl? Ja, richtig kühl. Ich finde das einen Gassenhauer. Gassenhauer? Sie kennen das Wort nicht? Früher hieß das so. Also bevor die Engländer und Amerikaner in unser Land und nach Deutschland kamen und uns die Sprache wegnahmen. Was genau haben Sie während des Geschichtsunterrichtes in der Schule gemacht? Es gibt eine Parallelgesellschaft. Darüber spricht aber niemand. Diese Gesellschaft redet nur noch Englisch und sie will das Deutsche und die Schweizer Mundart abschaffen. Dagegen wehren wir uns. Und das finde ich kühl. Nachdem ich zwei der Kandidaten für den Vereinsvorsitz kennengelernt hatte, rechnete ich mir gute Chancen bei einer allfälligen Wahl aus. Doch Wahlkämpfe lagen mir nicht. Deshalb blieb ich beim üblichen Meloni-Krampf. Und das hieß, mit unmöglichen Leuten sprechen und dabei auf noch viel unmöglichere Leute zu stoßen. Üble Sache, Maloney. Uns wurde gemeldet, dass in Monis Knusperstübli eine Tote liegt. Ist das die Geschäftsinhaberin? Monika Fahrt. Sieht ganz danach aus. Ach. Vermutlich ein bewaffneter Raubüberfall. So etwas kommt leider immer öfter vor. Junge Leute können kaum Deutsch, deshalb ziehen sie lieber eine Waffe, als sich anständig zu erkundigen, ob Geld in der Kasse ist. Weshalb sind Sie hier, Maloney? Dieses Knuspergebäck können Sie sich doch gar nicht leisten. Ich folge meiner Intuition. Die führt mich immer dahin, wo die Polizei versagt. Diesen Fall werden wir umgehend lösen, Maloney. Wir haben einen Zeugen. Er wird uns eine perfekte Beschreibung des Tathergangs und des Täters geben. Und wo ist dieser Zeuge? Auf der Toilette. Er musste sich übergeben, nachdem er von dem Knusperzeugs gegessen hatte. Das ist nicht ungewöhnlich, Maloney. Unsere Mägen haben sich so sehr an das Fastfood gewöhnt, dass richtige Nahrung bald nicht mehr verarbeitet werden kann. Ich habe ein Buch gelesen. Über Blähungen, hä? Unser Körper passt sich an. Wenn Sie 20 Jahre lang nur Pommes Fritz essen, erkennt der Magen eine richtige Kartoffel nicht mehr. Kartoffel ist für den Magen lang und dünn. Deshalb sollten Sie Pommes Fritz unterschiedlich dick und lang sein. Dann würde sich der Magen nicht daran gewöhnen und jedes Mal überprüfen, ob das tatsächlich eine Pommes Fritz ist oder etwas Ungenießbares. So, ich glaube, der Zeuge ist vernehmungsfähig. Ein bleicher Mann erschien. Er nickte, als ihn der Polizist fragte, ob er bereit sei für eine Aussage. Als sich jedoch der Polizist eine Mini-Brezel in den Mund steckte, wurde dem Mann erneut übel und es dauerte sehr, sehr lange, bis er wieder ansprechbar war. Der Zeuge brauchte unendlich lange, bis er fähig war, einen zusammenhängenden Satz zu formulieren. Da der Polizist währenddessen zusammenfasste, was er zuletzt in unzähligen Sachbüchern gelesen hatte, übte ich mich in Geduld und im Weghören. Es geht wieder. Oh, Mann, war das grauenhaft. Wie kann man nur so etwas essen? Ach. Die Leiche haben Sie locker weggesteckt. Ja, Leichen sehe ich jeden Tag im Fernsehen. Das sieht ja auch immer realistischer aus, wenn das Blut an die Wand klatscht und das Gehirn in Fetzen geschossen wird. Wir sind nicht hier, um uns über schlechte Fernsehunterhaltung auszutauschen. Sie haben den Mord gesehen? Ja, also nicht direkt. Sie haben den Mord indirekt gesehen? Ich war in Eile. Weshalb waren Sie überhaupt hier in dem Laden, wenn Ihnen von dem Knusperzeugs schlecht wird? Ich stelle hier die Fragen, Maloney. Von wo aus haben Sie den indirekten Mord gesehen? Also gesehen habe ich gar nichts. Ich war, wie gesagt, in Eile. Entweder sind Sie Tatzeuge oder kein Tatzeuge. Ja, also kann ich jetzt gehen? Sie bleiben hier, bis alle Fragen geklärt sind. Ich habe aus innerer Not gehandelt. Sie haben aus innerer Not indirekt einen Mord nicht gesehen? Der Mann will Ihnen etwas gestehen. So ist es doch, oder? Ja, kriege ich mildere Umstände, wenn ich mit ihm, also mit der Polizei, kooperiere? Darüber entscheide nicht ich. Aber ob ich meine Dienstwaffe einsetze oder nicht, das liegt einzig und allein in meinem Ermessensspielraum. Ich wollte diesen Laden überfallen. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Wo ist die Tatwaffe? Ja, also die Frau habe ich nicht erschossen. Vermutlich haben Sie die Frau nur indirekt erschossen. Ja, so ähnlich, genau. Es reicht! Sie kommen mit auf die Wache und dann müssen Sie sich zusammen mit all den haschrauchenden Teenagern ausziehen. Echt? Also ich stehe auf junge Mädchen. Vielleicht sollte ich ihn erschießen. Was meinen Sie, Maloney? Ich meine, dass er endlich seine Aussage machen soll. Ja, also gerade als ich sagte, Geld her, da kam jemand in den Laden. Ich verzog mich voller Panik und mit einem Stechen im Magen auf die Toilette. Und dann hörte ich den Schuss und ich dachte, ja, die Polizei ist hier und will mich einschüchtern. Aber als ich dann rauskam, lag die Frau tot am Boden. Und erst dann erschien die Polizei. Noch einmal der Reihe nach. Sie wollten die Toilette überfallen und wurden dabei von einem Schuss gestört, der die Leiche einschüchterte. Und danach hörten sie jemand in Panik. Das ergibt keinen Sinn. Unsere Polizeipsychologin wird sie bis auf ihr Unterbewusstsein ausziehen. Der Mann wurde verhaftet. Ich fuhr in mein Büro und benachrichtigte meine Klientin. Sie wollte sich mit mir sofort an einem sicheren Ort treffen. Wir einigten uns auf ein Museum. Das hätte ich der Katja Gessler nicht zugetraut. Drohungen schon, aber einen Mord, das geht zu weit. Die Frau muss aus dem Verkehr gezogen werden. Noch wissen wir nicht, ob sie geschossen hat. Wer sonst sollte die Fahrt umbringen? Es könnte sich um einen Raubversuch gehandelt haben. Das kann ich nicht glauben. Nein. Ich bin die Nächste. Die Gessler will unter allen Umständen verhindern, dass ich gewählt werde. Irgendwas ist faul an dem seltsamen Verein. Es geht um Macht, wie in der Politik. Schauen Sie sich die Wahlkämpfe an. Alles wird immer aggressiver und die Sprüche und Parolen immer primitiver. Das hat einen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Keiner nimmt mehr Rücksicht, jeder drängelt. Das mag schon sein, aber neben Macht gibt es noch andere Gründe, weshalb Menschen morden. Liebe, Hass, Eifersucht, Gier sind nur einige davon. Die Fahrt und Liebe und Hass? Nein. Und Geld war bei ihr auch nicht viel zu holen. Nein, es ist garantiert die Gessler. Es war an der Zeit, dass ich der berühmt-berüchtigten Frau Gessler meine Aufwartung machte. Sie lebte in einem großzügigen Loft mitten im Trendquartier der Stadt. In einer Ecke standen mehrere Computer, auf denen ich Börsenkurse und andere Fieberkurven erkannte. Ich liebe es, wenn es turbulent zu und her geht an den Märkten. Da kann man mit Optionen viel Geld verdienen oder verlieren. Sie spekulieren tagtäglich mit Aktien. Das sollten Sie auch tun. Mit bloßer Arbeit kommt niemand auf einen grünen Zweig. Man muss mit dem Geld, das man verdient, arbeiten. Und das geht am besten an der Börse. Ich spekuliere lieber auf ein fettes Honorar. Das kriege ich beispielsweise, wenn ich Sie des Mordes an Frau Fahrt überführe. Darauf würde ich keinen Rappen wetten. Es gibt Leute, die überzeugt davon sind. Die Aline Hofer? Wie kommen Sie auf Frau Hofer? Sie will mich als Präsidentin des Vereins ablösen. Mhm. Sie hat aber keine Chance. Ich habe das Vertrauen der 5 verbliebenen Vereinsmitglieder. Der Verein hatte nur 6 Mitglieder. 7. 7. Eine ist tot und eine ist Aline Hofer. Die restlichen 5, dazu gehöre auch ich, werden mich wählen. Sie können sich selber wählen. Wir haben uns eigene Statuten gegeben. Wie viel Geld wurde bis jetzt an Geschäftsinhaber verteilt, die ihr Geschäft umgetauft haben? Das geht niemanden etwas an. Aber ein paar Beispiele können Sie mir sicher nennen. Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig. Nicht einmal Herrn Palder, dem Mäzen im Hintergrund. Er vertraut uns und er vertraut mir. Ich hatte nicht den Eindruck, als ob er besonders vertrauensselig wäre. War das alles? Bald eröffnet die Wall Street. Müsste das in Ihrem Verein nicht Mauerstraße heißen? Ne? Wie wird man eigentlich Mitglied des seltsamen Vereins? Herr Palder macht jeweils Vorschläge. Er orientiert sich an Leserbriefen. Ach, wer einen Leserbrief schreibt, wird aufgenommen. Nur wer kritisch über die zunehmende Anglisierung unseres Alltags schreibt, kommt in die engere Wahl. So. Zudem besteht Herr Palmer darauf, dass die Kandidaten keine Brillenträger sind. Ach. Wer schlecht sieht, wird nicht aufgenommen. Herr Palder glaubt, dass Sehschwäche auf einen schlechten Charakter hindeuten. Er hat in seinem Geschäftsleben mit kurzsichtigen Menschen schlechte Erfahrungen gemacht. Ist Ihnen noch nie die Idee gekommen, dass dieser Palder verrückt ist? Oh, was ist schon normal? Jeden Tag auf die Eröffnung der Mauerstraße zu warten? Oder in den Angelegenheiten fremder Menschen zu schnüffeln? Jetzt aber genug. Eine Frage hätte ich noch. Gut, eine Frage. Wo waren Sie, als Frau Fahrt ermordet wurde? Wo schon? Hier vor den Monitoren. Ich habe garantiert zur Tatzeit ein paar Transaktionen gemacht. Das lässt sich nachweisen. Sie zeigte auf die Bildschirme. Ich verließ das Haus und sah auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine junge Frau, die mich fotografierte. Da ich dies nicht besonders mag, überquerte ich die Straße und sprach die Frau an. Haben Sie noch nie etwas von Pressefreiheit gehört? Doch, doch, deshalb nehme ich mir die Freiheit, Ihren Film zu zerstören. Was für einen Film? Sie haben mich gerade geknipst. Digital. Kein Mensch benutzt heute noch einen Film. Wenn ich Ihnen gefalle, können Sie mich ansprechen und zu einem fröhlichen Glas oder mehr einladen. Geknipst werden ist nicht so mein Ding. Sie waren bei der Gessler. Ich habe Sie am Fenster gesehen. Aha, daher weht der Wind. Gehören Sie auch zu dem seltsamen Verein? Nein, ich recherchiere. Und für welche Zeitung? Keine Zeitung. Ich liefere meinem Auftraggeber einen exklusiven Bericht ab. Über die Machenschaften von Frau Gessler? Unter anderem. Ich tippe auf einen schrulligen Millionär, der sich auf seinem eigenen Golfplatz langweilt. Was geht da vor? Und was für eine Rolle spielen Sie bei dem Ganzen? Mein Name ist Meloni und ich bin Privatdetektiv. Jemand mordet im Umfeld des Vereins. Tatsächlich? Ja, Frau Fahrt wurde gestern erschossen. Sie hat auch Kontakte zu Frau Gessler. Eigentlich ist das, was ich mache, auch Detektivarbeit. Als ich wieder in meinem Büro war, erfuhr ich von meiner Klientin, dass auf ein weiteres Mitglied des seltsamen Vereins geschossen worden war. Ich traf meine Klientin in der Eingangshalle des Spitals, in das Jan Wick eingeliefert worden war. Zwar wusste wie immer niemand nichts, aber Gerüchte gab es zuhauf. Eines besagte, dass Wick versehentlich in das Schussfeuer zweier Mafiabanden geriet. Ein anderes, dass er einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Seine Mutter hat mich angerufen. Er ging nach Feierabend zur Bushaltestelle und da wurde er aus einem fahrenden Auto angeschossen. Das sind Zustände wie in Russland oder Kalabrien. Wenn es Zeugen gab, dann wissen wir bald mehr. Die schweigen doch alle. Omerta. Wer sich nicht daran hält, wird ebenfalls liquidiert. Sie schauen sich zu oft und zu lange die Sopranos an im Fernsehen. Hier läuft das nicht so. Ich fasse es nicht. Sie wagt es auch noch hier aufzukreuzen. Vermutlich will sie Vic und mich gleichzeitig erledigen. Ich werde sie beschützen. Ich bin besorgt. Weshalb? hat die Mauerstraße heute verspätet eröffnet. Tun Sie nicht so scheinheilig. Sie wollen uns alle ermorden. Das ist Unsinn, Aline. Weshalb duzt du mich nicht mehr? Ich duze keine Mörder. Innen. Du bist ja richtig hysterisch. Frauen, die ihre Nerven nicht im Griff haben, sollten nicht fürs Präsidium kandidieren. Jetzt hat sie sich verraten. Es geht ihr nur ums Präsidium. Sie will mich einschüchtern, so dass ich freiwillig verzichte. Sie ist wirklich nicht zu helfen. Ich werde die Wahl so oder so gewinnen. Nicht, wenn du in Untersuchungshaft sitzt. Vielleicht sollten wir jetzt mal mit Vic sprechen, wenn er ansprechbar ist. Ach, dieser arme Kerl. Wer macht so etwas nur? Zuerst die Fahrt und jetzt der Vic. Wer kann nur etwas gegen unseren Verein haben? Diese Doppelzüngigkeit, diese Heuchelei. Ich könnte ihr die Augen auskratzen. Bevor sie dies tun konnte, stellte ich mich zwischen die beiden Damen. Neidische Blicke folgten mir, als ich die beiden geschickt zum Lift leitete. Vic war nicht mehr auf der Intensivstation, was mich wunderte. Denn normalerweise gehören Schusswunden zu den gefährlicheren Verletzungen, die man sich zuziehen kann. Ich hatte unglaubliches Glück. Die Kugel ist in meinem Spielbahnhof stecken geblieben. Spielbahnhof? Er meint die PlayStation. Genau. Das ist richtig kühl. Jan ist der Einzige von uns, der das mit den englischen Wörtern wörtlich nimmt. Ich nehme das auch ernst. Deshalb bin ich prädestiniert für das Präsidium. Es gibt im Moment Wichtigeres als diese albernen Wahlen. Haben Sie gesehen, wie auf Sie geschossen hat? Sie hat gelächelt. Eine Frau! Jetzt ist es gleich soweit. Sie sind überführt, Frau Gessler. Nein, nein, ich habe die Frau noch nie zuvor gesehen. Eine hübsche Frau. Eine Unbekannte, die wahllos auf Menschen schießt? In welchem Land leben wir eigentlich? Eine Auftragskillerin. Sie haben sie engagiert, mit dem Geld, das Sie bei Palda unterschlagen haben. Ich habe das Geld nicht unterschlagen, ich habe es vermehrt. Sie haben mit dem Geld an der Börse spekuliert. Es genügt nicht, ein paar Geschäftsinhaber dazu zu bringen, den Namen ihres Ladens zu ändern. Wir benötigen eine große Kampagne gegen das Englische im Alltag. Ich vermehre das Geld an der Börse. Einen Teil des Gewinnes verwende ich für meine bescheidenen Alltagswünsche und der Rest ist für die große Kampagne. Aber das geht doch nicht. Palda wird dich... erschießen. Nein, das würde er nicht tun. Überhaupt, woher sollte er wissen... Eine junge Journalistin ist hinter Ihnen her. Sie beobachtet Sie, ja. Möglicherweise im Auftrag von Palda. Wie sieht die Frau aus? Meine Beschreibung traf haargenau auf die Frau zu, die Vic aus ihrem Wagen zugelächelt hatte, bevor sie auf ihn schoss. Ich riet den Dreien, das Spital erst zu verlassen, wenn ich die Frau und Palda ausfindig gemacht hatte. Es dauerte nicht lange. Als guter Gastgeber würde ich Ihnen etwas anbieten. Da ich aber Gäste nicht mag, werde ich das nicht tun. Außer mir mag er niemanden. So ist es doch, oder? Dich mag ich auch nicht. Aber das auf eine innige Art und Weise. Was soll das, Maloney? Ich mache gerne Überstunden, um mir eine alberne Liebesgeschichte anzuhören. Sie sollten aufwachen, Herr Palda. Die junge Frau ist nur hinter ihrem Geld her. Das ist immer so. Das ist mir egal. Ich habe genug Geld. Das wird ihr den Gefängnisaufenthalt etwas einfacher gestalten. Geld hilft nämlich auch da. Sie haben Frau Vater erschossen. Und auch auf Herrn Vic geschossen. So ist es. Eigentlich wären die anderen auch noch fällig gewesen. Aber Robert hat gesagt, dass er zufrieden mit mir ist. Diese unsäglichen Schwächlinge haben mich betrogen. Sie haben die Machenschaften der Gessler gedeckt. Die anderen wussten nicht, was Frau Gessler mit ihrem Geld anstellte. Ach was, die stecken alle unter einer Decke. Ich habe diesen Verein aus Langeweile gegründet. Und weil mir all die englischen Wörter auf den Geist gehen. Als ich dann aber bemerkte, dass ich schamlos ausgenutzt wurde, da bat ich Frau Staudacher, mir behilflich zu sein. Ich bin Profikillerin in Ausbildung. Es reicht! Sie machen sich über die Staatsgewalt lustig. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Frau Staudacher hat sich in Russland ausbilden lassen. Mhm. Ich bin in einem Internetforum auf Sie gestoßen. Es gibt keine Internetforen für Profikiller. So etwas wüssten wir. Die hiesige Polizei weiß wenig. Und auch das bringt sie immer wieder durcheinander. Das stimmt nicht, Maloney. Ich habe erst vor 2 Monaten einen Fortbildungskurs im denkerischen Analyren besucht. Einem analytischen Denken. Hochinteressant, Maloney. Wichtig ist es, die Fakten auszubreiten und zusammenzufassen. Herr Panda hat aus Langeweile im Internet einen Verein gegründet und in einem englischen Forum eine Profikillerin erschossen. Frau Staudacher überlebte und hat sich gerecht, indem sie Frau Fahrt tötete. Weshalb aber Frau Fahrt? Ich habe noch nie viel von den Staatsdienern gehalten. Das aber ist einsame Spitze. Sie sollen sich zurückhalten, denn ich werde garantiert mehrere Paragraphen finden, die gegen Sie sprechen. Köstlich. Kann man Sie mieten? Einmal in der Woche würde ich mir diesen Spaß gönnen. Anstiftung zum Mord sollte fürs Erste genügen. Sollte und wollte gehören nicht zu meinem Wortschatz. Frau Stadacher wird nicht gegen mich aussagen. So ist es. Eine Gefängnisstrafe gehört zu meinem Berufsrisiko. Sie geben den Mord also zu. Aber sicher. Soll ich die Tatwaffe holen? Sie liegt dort drüben auf dem Schreibtisch. Sie holen gar nichts. Sie warten, bis unser Spezialeinsatzkommando da ist. Ist hier eine Leitung undicht. In der heutigen Zeit sollte man immer eine Gasmaske griffbereit haben. Ich habe sogar zwei. Hier, nimm, Nelly. Das hilft Ihnen nicht weiter. Ich habe gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Wenn man nur durch den Mund atmet, durch den Mund, nur durch die... Oh, Maloney, ist das Ihr Bruder neben Ihnen? Oh, mir wird so anders. Wenig später döste auch ich ein. Als wir wieder erwachten, waren Palder und Frau Staudacher verschwunden. Später erfuhr ich, dass Palder mehrere Millionen seines Vermögens auf verschiedene Bankkonten in Übersee verschoben hatte. Was aus der jungen Auftragskillerin wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Qual der Wahl.